Sosimow, der seine klugen Ratschläge teilweise wegen der Wirkung auf die Damen erteilt hatte, war natürlich verblüfft, als er diese Antwort erhielt und auf dem Gesicht seines Zuhörers einen entschieden spöttischen Ausdruck bemerkte. Das dauerte übrigens nur einen Augenblick. Pulcheria Alexandrowna begann sofort, Sosimow zu danken, besonders für seinen gestrigen Nachtbesuch in ihrem Absteigequartier. »Wie? Er ist in der Nacht noch bei euch gewesen?« fragte Raskolnikow anscheinend beunruhigt. »Dann habt ihr auch nach der Reise nicht geschlafen.« »Ach, Rodja, das war doch noch vor 2 Uhr. Wir sind auch zu Hause nie früher als um 2 Uhr zu Bett gegangen.« »Ich weiß auch nicht, wie ich ihm danken soll,« fuhr Raskolnikow finster fort und senkte den Blick. »Da Sie die Geldfrage ablehnen, entschuldigen Sie, dass ich das erwähne,« er wandte sich an Sosimow. »Weiß ich gar nicht, wodurch ich eine so besondere Aufmerksamkeit Ihrerseits verdient habe. Ich verstehe es einfach nicht und es bedrückt mich sogar, weil es mir unverständlich ist. Ich sage es Ihnen ganz offen.« »Regen Sie sich nur nicht auf,« lachte Sosimow ein wenig gezwungen. »Nehmen Sie an, Sie seien mein erster Patient. Nun, und wenn unser einer zu praktizieren anfängt, liebt er doch seine ersten Patienten wie seine eigenen Kinder. Ja, manche verlieben sich förmlich in Sie. Und ich bin doch an Patienten nicht reich.« »Ich rede schon gar nicht von dem dort,« fuhr Raskolnikow fort und deutete auf Rasumichin. »Auch er hat außer Kränkung und Mühe nichts von mir erfahren.« »Was er faselt! Bist du heute etwa in einer gefühlvollen Stimmung?« versuchte Rasumichin zu scherzen. Wenn er etwas scharfsichtiger gewesen wäre, hätte er gemerkt, dass hier von einer gefühlvollen Stimmung keine Spur vorhanden war, eher vom Gegenteil. Avdotja Romanowna aber bemerkte es. Sie beobachtete aufmerksam und voll Unruhe den Bruder. »Von Ihnen, Mama, wage ich gar nicht zu sprechen,« fuhr er fort, als sagte er etwas auswendig Gelerntes auf. »Heute erst konnte ich einigermaßen begreifen, wie Sie sich gestern hier in Erwartung meiner Rückkehr gequält haben müssen.« Dann reichte er plötzlich stumm und mit einem Lächeln der Schwester die Hand. In diesem Lächeln aber brach diesmal plötzlich wahres, unverfälschtes Gefühl durch. Dunja erfasste sofort, erfreut und dankbar, die ausgestreckte Hand und erwiderte warm den Händedruck. Zum ersten Mal hatte er sich nach dem gestrigen Zerwürfnis an sie gewandt. Das Gesicht der Mutter leuchtete auf vor Freude und Glück beim Anblick dieser endgültigen und wortlosen Aussöhnung zwischen Bruder und Schwester.